1. Jahwe verkündet Unheil über die Hirten, die seine Herde zerstören und zerstreuen. 2. Die Schalb erklärt Jahwe, der Gott Israels, besuglich der Hirten seines Volks, hat mein Schaf zerstreut, betrieben und uch nicht im Sie gekommen, daher wird ich uch für your Bosen Taten zur Rechenschaft ziehen, spricht Jahwe. 3. Ich selbst werde jedoch den Rest meiner Schaf aus allen Landen sammeln, in die ich sie vertrieben habe, und sie auf ihr Weg zurückführen, damit sie fruchtbar sind und sich vermehren können. 4. Zudem wird ich Hirten über sie einsetzen, die sie wei den werden, so dass sie kein Furcht mehr haben und sich nicht mehr erschrecken müssen, kines von ihnen wird verloren gehen, spricht Jahwe. 5. Wahrlich, es kommt die Zeit, spricht Jahwe, in der ich David einen gerechten Spross erwecken wird, der als König Weiser regieren und recht so gerechtigkeit im Land ausüben wird. 6. Waren seine Herrschaft wird Judah gerettet und Israel in Sicherheit leben, sein Name wird lauten, Jahwe ist unser gerechtigkeit 7. Daher kommt die Zeit, spricht Jahwe, in der man nicht mehr schworen wird, so wo Jahwe lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, sundern 8, so wo Jahwe lebt, der die nach kommen des Hauses Israel aus dem Nordland und aus allen Landen, wohin ich sie vertrieben hat, zurückgeführt und heimgebracht hat, damit sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen können, 9. Besuglich der Propheten, mein Haus ist in mir gebrochen, all mein Nocken sitten, ich bin wie ein Betrunkener, wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat, angesichts Jahwes und seiner heiligen Wort. 10. Denn das Land ist voller Ehebrecher, infolge des Fluches traut das Land, und die Weiden der Steppe sind verdorrt. Handeln ist von Bosheit geprägt, und Eiermarkt beruht auf Unwahrhaftigkeit. 11. Sowohl Propheten als Orchpriester sind gottlos, sogar in meinem Tempel habe ich Eier Bosheit entdeckt, spricht Jahwe. 12. Daher wird Weg wie Schlupfrig fade in der Dunkelheit sein, sie werden gestossen und stürzen, denn ich wird Unglück über sie bringen im Jahr ihrer Bestrafung, spricht Jahwe. 13. Bei den Propheten Samaias habe ich ebenfalls abschulisches festgestellt, sie weissagten im Namen Baals und verfurten mein Volk Israel. 14. Bei den Propheten Jerusalems hingegen habe ich entsetzliches beobachtet, sie begehen ihrebruck, verbreiten Lügen und ermutigen Jubeltäter, so dass sich niemand von seiner Bosheit abwendet. Für mich sind sie alle Sodom und ihr Bewohner wie Gomorrah. 15. Die Schalb spricht Jahwe der Hirscheren über dies Propheten, Wahrlich, ich wird sie mit Wermut speisen und ihnen Giftwasser zu trinken geben, denn von den Propheten Jerusalems ist die Gottlosigkeit über das ganze Land ausgebreitet worden. 16. So spricht Jahwe der Hirscheren, hort nicht auf die Wort der Propheten, die uch weissagen, denn sie torschen uch. Sie verkünden selbst erdig Visionen, die nicht von Jahwe stammen. 17. Sie versichern standig meinen verachten, Jahwe hat gesprochen, uch wird Frieden zu teil werden, und selbst wenn jemand starsenig seinem eigenen Hasen fold, behaupten sie, kein Unglück wird uch treffen. 18. Wer jedoch im Rat Jahwe's gestanden hat, der hat sein Wort wahrgenommen und gehort. Wer mein Wort aufmerksam vernimmt, der verkündet es. 19. Sie, der Sturm wind Jahwe's bricht in Zorn aus, ein Wirbelsturm, der sich auf das Haupt der Frevler herabwollt. 20. Jahwe's Zorn wird nicht nachlassen, bis sein Absichten ausgeführt und umgesetzt hat, erst dannig wordet dies klar erkennen. 21. Ich habe dies Propheten nicht gesandt, denn ich sind sie gelaufen, ich habe nicht zu ihnen gesprochen, denn ich haben sie geweissagt. 22. Hatten sie tatsächlich in meinem Rat gestanden, so hatten sie meinem Volk mein Wort verkündet und es von seinem Bosenweg so seinen schlechten Taten abgebracht. 23. Bin ich denn no ein Gott in der Nahe, spricht Jahwe, und nicht auch ein Gott in der Fern? 24. Kann sich jemanden einem geheimen Ort. Verstecken, so dass ich in nicht sehen kann, spricht Jahwe? Erfüll ich nicht den Himmel und die Erde, spricht Jahwe? 25. Ich hoje nor, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lügen Weisagen, ICH hat einen Traum, 26. Why lange soll das noch so weitergehen? Haben dies Propheten, die Lügen Weisagen und ne eier eigenen Torschangen verkunden, etwa die Absicht, 27. Mit ihren Traumen, die sie einander erzählen, mein Volk dazu zu bringen, meinen Namen zu vergessen, so why I erwarte meinen Namen zu günsten Bales Vergessen. 28. Der Prophet, der einen Traum hat, soll diesen erzählen, wer jedoch mein Wort hat, soll mein Wort true verkunden. Was hat stro mit korn gemeinsam, spricht Jahwe? 29. Ist mein Wort nicht viel mehr wie fewer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? 30. Die Schalb, Warlick, wenn die ICH mich gegen die Propheten, spricht Jahwe, die mein Wort wohnen ander stehlen. 31. J.A., ICH wenn die mich gegen die Propheten, spricht Jahwe, die ihr eigen Zunge benutzen, einen angeblichen Gottesausspruch zu murmeln. 32. J.A., ICH wenn die Minkigen die Propheten, die Trugerisch Traum verkunden, spricht Jahwe, und sie erzählen, mein Volk durch ihr Lügen und Leichtfertiges Gerede in die Ehre zu führen. ICH habe sie weder gesandt noch beauftragt, und sie nutzen diesem Volk überhaupt nichts, spricht Jahwe. 33. Wenn dich nun dieses Volk oder Propheten und Priester fragen, was ist die Last Jahwe's, dann sollst du ihnen antworten, sei die Last, und ICH word you abwerfen, spricht Jahwe. 34. Jeder Prophet, Priester oder Mensch, der von der Last Jahwe's, spricht, word von mir samt seinem Haus bestraft wer denn. 35. Stattdessen sollte einander fragen, was hat Jahwe gentwortet, oder was hat Jahwe geredet, 36. Den Ausdruck Last Jahwe's sollte jedoch nicht mehr verwenden, den Diocese wird word für Jeden zur Last, der die Wort des Lebendigen Gottes, Jahwe's der Hirscheren, Unseers Gottes, verdreht hat. 37. So soll man den Propheten fragen, was hat dir Jahwe gentwortet, oder was hat Jahwe geredet, 38. Wenn aber weiterhin von der Last Jahwe's spricht, so spricht Jahwe, weil diesen Ausdruck Last Jahwe's verwendet, obwohl ich euch befohlen habe, nicht davon zu reden, 39. Die Schalb, Warlick, wird ich euch aufheben und euch so die Stadt, die ich euch enduren watten gegeben habe, von meinem Angesicht wegwerfen. 40. Und euch schande so ein immerwährend, unvergesslich erniedrigung über euch bringen.